Danke an die Irina. Наша серия продолжается. Unsere Serie geht ja weiter. Да, в поисках нового. Auf der Suche nach Neuem. Neues entdecken. Neues entdecken. Amen. Amen. И так много настоящего нового. Es gibt so viel echtes und Neues. Настоящего нового. Also echtes, was neu ist. В духовном мире. In der geistlichen Welt. Ой, как много. Oh, es gibt so viel Neues. Это сокровища. Das sind Schätze. Они пока еще сокрыты, может быть, от тебя. Die sind vielleicht noch vor dir verborgen. Я знаю, они сокрыты от тебя. Ich weiß, dass sie noch vor dir verborgen sind. От меня сокрыты еще очень многие сокровища. Von mir sind noch viele Schätze verborgen. А я их ищу. Aber ich suche danach. Deswegen finde ich sie auch. Ищущий, Denn der, der sucht, der findet. Amen. Amen. Ищущий, der, der sucht, der findet. Том, унывать, том, Und wenn wir darüber sprechen, du sollst nicht verzagen, nicht том, müde werden. Ждет, то, посели, Denn auf das, was wir so lange warten, wie irgend eines Tages mal enden werden. Этом, вот этом периоде, да? Also in dieser Periode. Время, zu seiner Zeit. Этим, пожали, in dieser Zwischenzeit, wo wir gesät haben und ernten, есть возможность пожинать уже сегодня. Hast du die Möglichkeit schon jetzt etwas zu ernten? Не обязательно ждать когда-то. Es ist nicht unbedingt notwendig auf etwas zu warten oder nach 15 Jahren. Потому что ты обогащаешься в Боге уже сегодня. Denn du bereicherst dich bereits heute schon in Gott. Bereicherst dich in Gott. Okay. Ты становишься богаче, богаче и богаче. Du wirst reicher und reicher und reicher durch Gott. С каждым днем. Mit jedem Tag. Если ты ищешь сокровища. Wenn du nach Schätzen suchst. Они есть. Und die gibt es. Их много. Und es gibt so viel davon. Просто мало тех, кто их замечает. Denn es ist einfach so, dass nur zu wenige da sind, die sie auch bemerken. И те, которые замечают, они становятся богаче. Und diejenigen, die das bemerken, die werden auch reicher. А много тех, кто не замечает. Aber es gibt so viele, die das nicht bemerken. И они остаются бедными. Und sie bleiben arm. Und sie suchen und sie warten und sie warten und denken, dass es irgendwas irgendwann passiert. Aber Jesus sagt, du sollst durch Gott reich werden. Du sollst durch Gott reich werden. Du sollst im Gott reich werden. Amen. Amen. Halleluja. Знаешь, вот сейчас в Турции, в Сирии землетрясение произошло. Du weißt ja jetzt, dass in Türkei und Syrien ein Erdbeben passiert ist. Тысячи людей погибли. Tausende von Menschen sind umgekommen. Это всегда беда, когда рушатся здания. Und es ist immer, es passiert immer ein Leid, wenn die Gebäude einstürzen. Но катастрофа тогда и трагедия тогда, когда эти здания хоронят людей. Aber zur Tragödie kommt erst dann, wenn diese Gebäude auch die Menschen unter sich begraben. Ты знаешь, что землетрясение не убивает людей. Du weißt ja, dass ein Erdbeben Menschen ja normalerweise nicht umbringt, убивает людей здания, sondern die Gebäude bringt die Menschen um, живут. In denen sie auch leben. Это, между прочим, так, просто, das ist so unter anderem gesagt. И мы были в этой, как раз в этой области, где сейчас происходило землетрясение. Und genau in diesem Gebiet waren wir schon mal, wo jetzt dieses Erdbeben passiert ist. Каппадокия называется. Каппадокия heißt Она das. Сейчас так называется. Also jetzt heißt es auch so. Апостол Петр писал туда свое письмо. Апостол Павлус hat dort Петрус hat dort seinen Brief geschrieben. И там были тысячи христиан. Und dort waren Tausende von Christen. И мы с Леной полетели как-то туда. Und wir sind mal mit Lena dorthin geflogen. Пару лет назад. Vor ein paar Jahren. Мы хотели увидеть эти места, где были эти семь церквей, там тоже одна из этих церквей находится. Also wir wollten dort diese sieben Gemeinden sehen, dort. Из книги Откровений. Das gibt's auch aus dem Buch der Offenbarungen steht dort ist eine Gemeinde. Эта область называется Малая Азия. Und dieses Gebiet heißt Kleinasien. И когда я увидел эту вот эту область, она такая красивая. Und als ich dieses Gebiet gesehen habe, das ist so wunderschön. Такая фантастичная просто. Das schaut einfach fantastisch aus. Сам пейзаж такой, как на Луне. Das ist wie auf dem Mond ist diese Passage. И, может быть, вы когда-нибудь туда полетите. Vielleicht werdet ihr irgendwann einmal dorthin fliegen. И я увидел, как Царствие Божие. Ich habe das gesehen wie ein Reich Gottes. Вот мы изучаем Царствие Божие, да? Also wir erforschen das Reich Gottes. Должны изучать. sollten das zumindest, wir sollten das erforschen und nachdenken. И вот также мы исследовали эту Каппадокию. Und so haben wir auch dieses Каппадокиен heißt das, oder? Каппадокиен. Да. Haben wir das erforscht. Как здесь вот на карте, да? So wie es hier auf der Karte abgebildet ist, mit einem Kompass. И мы взяли утром рано воздушный шар. Wir haben in der Früh ein воздушный шар. Ein was? Einen Heißluftballon genommen. Аэростат. Ja. И полетели над этой Каппадокией. Sind dort über Kappadokien einfach oben geflogen. И сверху такая красота. Und von oben hat das so wunderschön ausgesehen. Okay, мы наслаждались, и там Wir haben das einfach genossen, diese Zeit. Сотни других шаров рядом было вообще. Da красиво. Waren neben uns noch hunderte von anderen Heißluftballons. А потом мы спустились на землю. Und dann sind wir auf die Erde wieder gelandet. И спустились под землю. Und sind auch unter die Erde hingegangen. Под землю. Unter die Erde rein. Оказывается, не только сверху есть красота. So wie es aussieht, ist nicht nur von oben Schönheit da, но под землей есть еще большая красота. Sondern es gibt unter der Erde noch eine schönere Schönheit sozusagen. И Царствие Божие, оно так изучается. Мы сперва стремимся вверх. Und das Reich Gottes wird so erforscht, wir streben erst nach oben. Мы хотим к нему поближе туда. Wir wollen zu ihm, wir wollen näher an ihn. И можем что-то увидеть. Und wir können etwas von oben sehen. Когда мы уже сверху с других точек зрения смотрим на эту жизнь. Wenn wir schon oben sind, wenn wir aus einem anderen Blickwinkel auf unser Leben sehen. Ты видишь больше, чем другие люди. Du siehst mehr wie andere Menschen. А потом мы спускаемся в глубину. Und dann gehen wir in die Tiefe. И вот это многие христиане не делают. Und das machen einige Christen nicht. Viele Christen nicht. Они забывают, что там внизу еще есть богатство. Sie vergessen, dass dort in der Tiefe noch viele Schätze vergraben sind. И они пока вот так на поверхности и вверх. Und so sind sie nur auf der Oberfläche und oben. Auf der Oberfläche und oben. Помолиться Господу вверх. Ага. Man betet zum Herrn nach oben. А и все, и вся земля вот здесь, вот вся земля здесь. Und da ist die ganze Erde. Das ist под, под землей. Aber unter der Erde. Богатство лежит. Liegt ein Schatz. Знаешь, мы спустились там, есть огромные подземные города. Wir sind dort nach unten gegangen und da gibt es riesige unterirdische Städte. Ты не поверишь. Das kannst du gar nicht glauben. Города. Da sind ganze Städte. Там длинные улицы. Da sind lange Straßen. Под землей. Unter der Erde. Там целые залы огромные. Da sind große Räume, große Gebäude. Там люди жили 15-20 тысяч человек. Da haben 15 bis 20.000 Menschen gewohnt. И таких городов там очень много. Und solche Städte gibt es ganz viele dort. Говорят, 30 городов таких. Man sagt um die 30 Städte. Люди жили под землей. Die Menschen lebten unter der Erde. Там был скот у них. Die hatten dort ihr Vieh. Они выращивали овощи там без солнца. Also die haben dort ohne die Sonne Gemüse gepflanzt. Они там создавали семьи, рожали детей. Die haben dort Familien gegründet, Kinder geboren. Праздновали праздники. Haben ihre Feste gefeiert. Под землей. Unter der Erde. До 20 этажей вниз. Bis zu 20 Stockwerke nach unten. Мы спускались, мы видели это. Sind wir dort nach unten runtergekommen und haben das gesehen. Unter der Erde. Этажей. Da sind 20 Stockwerke unter der Erde. Эти города, они есть, ты можешь туда спуститься. Also diese Städte gibt es, du kannst dort gerne die besuchen. Но их открыли буквально недавно. Aber man hat sie wirklich erst vor kurzem entdeckt. И говорят, ну, эта история говорит, что христиане прятались там во время Нерона. Und man sagt in der Geschichte, dass die Christen dort damals von diesem Nero sich also versteckt haben. Es gab damals dieses römische Imperium. Und die Christen sind, haben überlebt in diesen Städten. Ну, даже если захочешь, не найдешь. Dort konnte man sie nicht finden, auch wenn man das gewollt hätte. Вся Каппадокия, она пронизана этой сетью, как муравьиная такая нет. Denn das ganze Kappadokien war wirklich unten praktisch durch Если их ловили на одном das, конце. Das war wie ein Netz, wie ein Ameisenhaufen sozusagen. Да. Если их там ловили в одном конце, они просто уходили в другие 50 других концов. Wenn man sie versuchte, an einer Stelle zu fangen, sind sie geflüchtet in die anderen Enden. Христиане спасались там в этих городах. Und die Christen konnten sich dort retten in diesen Städten. Пришел Ислам, Османская империя. Dann kam Islam, dann kam Osmanisches Imperium. И было пролито много святой крови. Und es wurde sehr viel heiliges Blut vergossen. И вот так сейчас эта ситуация, она печальная. Und auch diese Situation ist jetzt ganz traurig. И особенно, что это произошло ночью, как бы, да. Und besonders, weil das eben nachts passierte. Внезапно. Und das plötzlich. Внезапно. Скажи внезапно. Sag mit mir plötzlich. Моя тема называется внезапно. Und mein Thema heißt auch heute plötzlich. Да. И люди гибнут часто внезапно. Und die Menschen kommen meistens plötzlich. Человек смертен. Der Mensch ist ja praktisch endlich sterblich. Und sterblich. Но проблема не в этом. Aber das Problem liegt nicht darin. Проблема в том, что человек внезапно смертен, как говорил классик. Das Problem ist, wie man in der Klassik sagt, plötzlich sterblich ist. И можно после служения сесть в машину. Man kann nach dem Gottesdienst ins Auto sich reinsetzen. Ехать домой. Nach Hause fahren. И ты даже не виноват будешь, кто-то другой врежется в тебя. Und du wirst nicht einmal schuld sein, aber jemand wird in dich reinkrachen. А можно дома просто из душа выйти. Man kann auch zu Hause einfach nach der Dusche rausgehen aus der Badewanne. Неудачно поскользнуться. Und unglücklich ausrutschen. И не стоит думать, не говори сейчас внутри себя, не каркай. Und man soll ja nicht sowas sagen, so ungefähr, beschrei das nicht. У меня есть сегодня для тебя подарок, вот сюрприз. Ich habe für dich heute ein Geschenk, so eine Art Überraschung. Как всего этого избежать? Wie man das Ganze umgehen kann. И мне пришлось часто смотреть в лицо смерти. Und ich war gezwungen, öfters mal vor Angesicht des Todes zu stehen. Так часто, что я ей надоел. So oft, dass ich что я ей надоел. Dass ich ihr auf die Nerven schon gegangen bin. Да, а она мне надоела. Und sie ist mir auf die Nerven gegangen. И слава Богу, я. Und Gott sei Dank ist das so. Нормально. Das ist gut so. Есть ли что-то, что дает тебе гарантию на безопасность? Gibt es etwas, was die Garantie für Sicherheit überhaupt geben kann? Есть. Das gibt es. Ага. Было бы классно иметь гарантию на личную безопасность. Правда? Also es wäre wirklich cool, eine Garantie zu haben auf die persönliche Sicherheit. Можно иметь гарантию. Man kann diese Garantie haben. Ты будешь знать точно, что эта подруга с косой за тобой не придет в ближайшие полгода. Du wirst полгода. Ganz genau wissen, dass dieser Mann mit seinem Sichel nicht nach dir kommt. Mann, да? Das ist der Mann mit Sichel, ja. Okay. Германия, это мужик. Also in Deutschland ist das, also der Todesengel ist ein Mann mit einer Sichel. Ну, не важно, кто там за тобой придет. Also ich weiß nicht, wer dich da Но abholt. Придет. Aber es kommt auf jeden Fall jemand. Но не через полгода, например. Aber nicht zum Beispiel im halben Jahr. И ты можешь это точно знать. Und das kannst du ganz genau wissen. Серьезно? Nicht. Можно. Wirklich? Man kann es, ja. Ты можешь даже иметь на это Versicherung, понимаешь, Versicherung, гарантию. Ach so, du kannst sogar dafür Versicherung haben, so eine Art Garantie. Есть, в немецком есть две возможности застраховаться. Also in Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu versichern. Она называется Vollkasko. Das erste ist Vollkasko. Другая называется Teilkasko. Und die andere heißt Teilkasko. И вот Vollkasko, это означает, даже если ты виноват в чем-то, все равно этот убыток будет возмещен. Also Vollkasko heißt, auch wenn du komplett selber schuld bist, wird trotzdem der Schaden von der Versicherung getragen, im vollen Umfang. Teilkasko – это усеченная форма гарантии. Aber Teilkasko ist so eine Art abgespeckte Version von der Vollkasko. Только если ты не виноват, тогда возмещается ущерб. Das ist nur dann, wird dann der Schaden ersetzt, wenn du nicht schuld bist. Так вот, у нас есть возможность и ту, и другую гарантию иметь. Also wir haben die Möglichkeit, sowohl das eine, wie auch die andere Versicherung zu haben. В личной безопасности. In unserer persönlichen Sicherheit. Есть усеченная версия, можешь. Und es gibt eine abgespeckte, also Kurzversion. Можешь Vollkasko иметь. Und du kannst auch Vollkasko haben. Я говорил, что ты можешь точно знать, о том, что ты не умрешь в ближайшие полгода или два года. Also ich habe davon geredet, dass du dir sicher sein kannst, dass du nicht in den nächsten halben Jahr nicht sterben. Что ты не сгоришь, что в тебя не врежутся. Dass du nicht verbrennst, dass keiner in dich reinfährt, dass dich niemand erschießt. Ты не поскользнешься на банановой шкурке. Dass du nicht auf der Banane ausrutschst. И т.д. и т.п. Und so weiter und so fort. Есть гарантия. So eine Garantie gibt es. И для нас и для тебя не должно быть слова внезапно. Und für dich und für uns darf dieses Wort plötzlich не должно быть. Soll nicht sein. И ты помнишь проповедь в прошлый раз, информация, делающая суперменов. Und du kannst dich an die letzte Predigt erinnern, dass Information aus dir einen Superman macht. Если не слышал, послушай. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann hör das nochmal an. А что делать, если у меня нет этой информации? Aber was soll ich machen, wenn ich diese Information nicht habe? Плохо. Das ist nicht so gut. Тебе нужно иметь эту информацию. Du musst diese Information haben. Тогда ты будешь иметь эту Vollkasko. Dann wirst du diese Vollkasko-Versicherung haben. Но даже если ты еще не слышал эту информацию, не услышал. Aber wenn du diese Information noch nicht gehört hast. Для для таких глуховатых, духовно глуховатых also людей. Für solche geistlich ein wenig taube Menschen. Есть тоже хорошая новость. Gibt es auch eine gute Nachricht? Если ты находишься в своем призвании. Wenn du in deiner Berufung dich befindest. Ты находишься на пути к цели, которую Бог тебе дал. Dann bist du auf dem Weg zu dem Ziel, was Gott dir gegeben hat. Не совсем. Когда ты находишься на пути к цели. Also wenn du auf dem Weg zum Ziel dich befindest. К Божьей цели в твоей zu жизни. Zu Gott seinem Ziel in deinem Leben. Тогда у тебя есть эта гарантия. Dann hast du diese Garantie. Ты помнишь про апостола Павла? Du kannst dich erinnern an den Apostel Paulus. Который имел задачу от Бога. Was eine Aufgabe von Gott hatte. Он видел свою цель. Er hat sein Ziel gesehen. И он знал, что он там точно будет. Und er wusste, dass er dort ganz genau ankommen wird. Потому что он получил эту информацию. Weil er diese Information bekommen hat. Неважно, что произойдет с этим кораблем. Es ist unwichtig, was mit diesem Schiff passieren würde. Может, звезды упасть с неба. Vielleicht werden die Sterne von oben runterfallen. Никакое землетрясение, никакие страхи, никакие Also вещи. Keine Erdbeben, keine Ängste. Оно не сможет его от этой цели убрать. То есть он würde будет ihn von diesem Ziel abhalten können. То есть ангел сам пообещал ему. Also der Engel selbst hat ihm das versprochen. И тебе нужно эту информацию вытаскивать с неба. Und du musst diese Information, die vom Himmel rausholen, rausziehen. Чтобы иметь эту гарантию личной безопасности. Um diese Garantie davon deiner persönlichen Sicherheit zu haben. Потому что ангелы они не базарят просто так. Denn die Engel die labern nicht einfach so. Amen. Amen. Он сказал, он сделал. Er sagt und er macht. Он будет всегда рядом, он будет вытаскивать тебя из любой ситуации. Er kann immer bei dir sein und er wird dich aus jeder Situation rausholen. Ангелы, они охраняют. Denn die Engel, die beschützen dich. Но они не охраняют просто человека, просто человека. Aber sie beschützen nicht nur einfach so den Menschen. Нет. Nein. Они охраняют Слово Божие в человеке. Sie beschützen das Wort Gottes im Menschen. Алло. Огромная разница. Das ist ein Riesenunterschied. Когда в человеке живет Слово Божье, wenn im Menschen das Wort Gottes lebt, призвание, seine Berufung, мысль от Бога, die Gedanken Gottes, цель от Бога, Ziel von Gott, гарантия просто стопроцентная. Dann ist die Garantie hundertprozentig. Никто, ничто не сможет тебя погубить. Und keiner und niemand kann dich überhaupt verderben Потому können. Потому что ангелы, они реальные существа. Denn die Engel sind reale мächtige Но Wesen. Они охраняют не самого человека, а Слово Божие в человеке. Aber sie beschützen nicht den Menschen selbst, sondern das Wort Gottes im Menschen. Поэтому, если в человеке нету Слова Божия, Deswegen, wenn im Menschen das Wort Gottes fehlt, если он теряет Слово Божие, wenn er das Wort Gottes verliert, если он выходит из своего призвания, wenn er aus seiner Berufung herausgeht, и у него нету этой цели, куда он идет, und er hat dieses Ziel nicht, wohin у него er gehen soll, нету личной гарантии безопасности. Dann hat er keine persönliche Sicherheitsgarantie. То есть твое призвание, дорогой друг, брат, das bedeutet mein Freund, mein Bruder, meine Schwester. Твоя цель от Бога. Dein Ziel von Gott. Это есть гарантия твоей личной безопасности. Genau das ist die Garantie von deiner persönlichen Sicherheit. Только это есть является нашей гарантией. Nur das ist unsere persönliche Sicherheit. И еще дополнение, никогда ты знаешь про свое призвание. Und noch ein Zusatz, das ist nicht nur dann, wenn du deine Berufung kennst. Не просто когда я знаю, а когда я в ней живу. Das ist nicht nur einfach, weil ich weiß, welche Berufung habe, sondern wenn ich darin lebe. Например, пророк Иона, он знал свое призвание. Zum Beispiel der Prophet Jona, der wusste seine Berufung. Бог сказал ему: Ниневия. Gott hat zu ihm gesagt, du sollst nach Ниневе gehen. Твоя цель. Das ist dein Ziel. А Иона такой: Я знаю лучше. Иона so: Ich weiß es besser. Фарсис. Ich fahre nach Tarsis. Фарсис, а Фарсис это Турция там. Und Tarsis ist Türkei. На пляже, знаешь, отдыхать. Halleluja. Dort kann man auf dem Strand sich erholen. Все, потерял гарантию. Und so hat er seine Garantie verloren. Господь милостив, он ему там сделал урок, правда, с китом. Der Herr ist aber trotzdem gnädig. Er hat ihm eine Lektion mit dem Wal beigebracht. Он дожал Иону, дожал. Туда его отправил, also, куда надо. Der hat den Jona so weit hingebracht, dass er dort sei. Hingekommen ist, wo er sein sollte. Okay, но вот это слово, оно было, и Бог его и охранял именно на этом маршруте, а не на том маршруте. Aber das Wort war ja da und der Herr hat das beschützt, solange er auf dem richtigen Weg war und nicht auf dem, wo Jona ausgesucht hat. То есть, братья, сестры, друзья, мы должны быть в нашем призвании, в нашем служении. Also kurz gesagt, meine Brüder und Schwestern, wir müssen in unserem Dienst, in unserer Berufung sein. Твое служение – это твоя гарантия. Dein Dienst ist deine Garantie. Для этого нужно служить. Und dafür muss man dienen auch. И чтобы узнать свое, именно свое призвание служения, нужно вообще служить. Damit man überhaupt seine Berufung im Dienst erfährt, muss man überhaupt dienen, oder sollte man. Пробовать разные служения, двигаться в эти. Man kann diese verschiedenen Dienste ausprobieren und sich weiter bewegen. Всегда быть готовым служить. Und immer bereit zu sein, zu dienen. У нас в пятницу на домашних группах была такая тема. Wir hatten am Freitag dieses Thema. Какие цели направляют твою жизнь? Also welche Ziele leiten dein Leben? Очень интересное. Sehr interessantes Thema. Вторая тема будет тоже очень интересная. Und das zweite Следующий. Thema wird auch sehr interessant sein Следующий nächsten пятницу. Freitag. Да. Если ты знаешь свою цель и свое время, ты спокоен. Wenn du dein Ziel kennst und deine Zeit kennst, dann bist du ruhig. И помнишь, ты в прошлое воскресенье слышал этот текст? Ученики говорили Иисусу. Du hast letzten Sonntag bestimmt gehört und kannst dich erinnern, wo die Jünger gesagt haben. Они говорили Иисусу: Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, а ты опять туда идешь? Sie haben gesagt, denn die Pharisäer haben schon lange nach dir gesucht und wollten dich steinigen. Иисус ответил: Не 12 ли часов во дне? Aber Jesus hat geantwortet, hat der Tag nicht 12 Stunden? То есть он говорит, мои 12 часов еще не закончились. Er hat kurzerhand gesagt, meine 12 Stunden sind noch nicht alle aus. Я знаю свое время. Ich kenne meine Zeit. Я уйду с этой земли только тогда, когда я исполню свое предназначение. Ich werde aus diesem Land erst dann rausgehen, wenn ich da meine Bestimmung erfüllt habe. Когда я лично скажу, свершилось. Wenn ich persönlich sagen kann, es ist vollbracht. Вот тогда я лично и отдам свой дух Отцу. Und dann, erst dann werde ich persönlich meinen Geist dem Vater übergeben. Это важно понимать, когда мы сегодня будем праздновать вечерю Господню. Es ist sehr wichtig zu begreifen, wenn wir heute auch beim Abendmahl dabei sein werden. Ты понимаешь, что жертва Иисуса или смерть Иисуса. Dass du verstehst, dass das Opfer von Jesus Christus. Это не была ошибка юридическая в Риме. Das war kein juristischer Fehler im Rom. Это было добровольное, осознанное. Отдание себя. Das war eine freiwillige, bewusste Entscheidung, sich hinzugeben. Он сам позволил себя отдать в плен. Das heißt, hat selbst persönlich erlaubt, sich in die Gefangenschaft zu nehmen. Когда пришел Иуда с отрядом, als Juda mit der Armee kam, чтобы взять его в плен, um ihn gefangen zu nehmen, Иисус уже ждал их, он знал, что они идут. Hat Jesus bereits auf sie gewartet, denn wusste, dass sie kommen. И он сдал себя им. Und hat sich ihnen selbst übergeben. Он конкретно сказал, теперь ваше время. Hat ganz konkret gesagt, jetzt ist eure Zeit. И власть тьмы. Und auch die Macht der Finsternis. Я теперь разрешаю, выдаю вам мандат. Also jetzt erlaube ich das euch, ich gebe euch ein Mandant dafür. Вы можете сделать свое дело. Ihr habt eine Erlaubnis, das zu tun. И когда Петр вытащил свой меч, und als der Petrus sein Schwert rausgeholt hat, ты помнишь, да, он размахался там, да? Du kannst dich erinnern, wo mit dem rumgefuchtelt hat. И отсек работному ухо. Und hat einem Soldaten ein Ohr abgemacht. Он смело полез в драку. Also ist mutig in diese Schlägerei rein. Петр, молодец, Petrus gehört zu uns, ist richtig cool. Но Иисус говорит, спрячь свой меч. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, du sollst dein Schwert verstecken. Спрячь свой жалкий меч. Du sollst dein armseliges Messer einfach wieder reintun. Он всегда так говорит. Er sagt das immer so. Людям. Er sagt das immer so zu den Menschen. Спрячьте свои жалкие мечи. Ihr sollt eure armseligen Schwerter einfach wieder reintun. 12 легионов ангелов, они вот здесь вот, вот здесь вот. Они ждут только щелчка пальцев. 12 Legionen von Engeln sind nur da, sie warten nur bloß auf einen Klick von mir, auf einen Tipp. Если бы мне нужна была помощь, я бы тебя не спрашивал, Петр. Also wenn ich jetzt eine Hilfe gebraucht hätte, würde ich dich, Petrus, bestimmt nicht fragen. 12 рыбаков. Also 12 Fischer. 12 у меня легионов стоят вокруг, ангелы. Um mich herum stehen 12 Legionen von Engel. Одного достаточно было бы. Eine wäre ausreichend. И он бы мгновенно отреагировал, если бы я захотел. Und der würde absolut auf der Stelle reagieren, wenn ich das gewollt hätte. И он исцеляет это ухо этого бедного Малха. Und er heilt das Ohr, das wächst wieder an bei diesem Soldaten. Чтобы не было последствий для Петра, он уже заботится об этом. Damit keine Folgen für Petrus entstehen, er sorgt schon im Voraus. Für ihn. И он сдается добровольно. Und ergibt sich freiwillig den Soldaten. И перед этим он сказал отцу, отчим, und davor hat aber dem Vater gesagt, прославь сына твоего. Vater, verherrliche deinen Sohn. Пришел час. Es ist die Zeit gekommen. Пришел час. Die Stunde ist gekommen. Четко знает свой час. Hat ganz klar und deutlich seine Stunde gewusst. Для него не было это внезапно. Also, das war für ihn nicht plötzlich. Внезапно для Иисуса никогда ничего не было. Es war nichts Plötzliches für Jesus, noch nie. И важно, чтобы мы, друзья, научились тоже так жить, чтобы для нас ничего не было внезапно, ничего. Und es ist auch für uns, meine Freunde, ganz wichtig, dass wir lernen, dass nichts für uns plötzlich kommt. Иисус учит нас этому. Und Jesus bringt das uns bei. И он говорит, он ожидает, чтобы мы видели, что идет на нас. Und er spricht und er sagt uns, was auf uns so wartet. Матфея 16, глава 3 стих. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времени не можете. Er sagt in Matthäus 16,3 und am Morgen heute kommt, und am Morgen heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Er sagt, wie könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht erkennen? Aber die Zeit hat bestimmte Zeichen an sich. Und die muss man sehen können. Павел нам рассказывает об этих знаках, Петр. Und der Apostel Paulus und Apostel Petrus erzählten uns von diesen Zeichen. Матфея 24 глава, она особенно раскрывает нам это. Und Matthäus 24, dieser Kapitel, das zeigt uns besonders, was auf uns wartet. Потому что ученики попросили Иисуса о признаках последнего времени. Denn die Jünger haben Jesus darum gebeten, ihnen zu zeigen, was die Zeichen der letzten Zeit werden sein. Иисус очень охотно дал им список целых признаков. Und Jesus hat ihnen sehr gerne diese Liste der Zeichen gegeben. Помнишь, да, эту главу, и мы ее сейчас du kannst dich bestimmt почитаем. Jetzt an diesen Kapitel erinnern. Wir werden auch ein paar Verse daraus lesen. Ученики говорят, Господи, смотри, какие камни. Die Jünger sagen zum Jesus, schau mal hier, was da für Steine sind. Храм такой там был очень красив. Es gab dort einen sehr schönen Tempel. Пару камней ты сегодня еще можешь увидеть у стены плач. Und ein paar Steine bei der Klagemauer kannst du noch sehen. И ученики решили впечатлить Иисуса камнями. Und die Jünger haben beschlossen, Jesus irgendwie mit diesen Steinen zu beeindrucken. Иисус говорит, не останется здесь камня на камне. Aber Jesus sagt, da wird kein Stein auf dem anderen hier bleiben. Он уже до этого сказал, все оставляется дом ваш пустой. Und er hat schon davor gesagt, euer Haus wird euch leer bleiben. Этот дом теперь ваш, и он будет пустой. Und er sagt, dieses Haus wird jetzt eurer sein, aber es wird leer sein. И ученики в шоке такие говорят. Und die Jünger waren total schockiert. Какой признак твоего пришествия? Und was für ein Zeichen deines Kommens, was sind die Zeichen deines Kommens dann? Иисус решил показать им картину своего прихода. Und Jesus hat beschlossen, ihnen dieses Bild von seinem Kommen auch zu zeigen. И он очень подробно расписал это. Und er hat das wirklich detailliert alles aufgeschrieben. И он знал, что после этого люди запишут все это. Und er wusste, dass die Menschen das alles detailliert auch aufschreiben и werden. Миллиарды людей будут читать эти признаки. Und Milliarden von Menschen werden auch diese Anzeichen lesen. Иисусу этот вопрос понравился. Jesus gefiel diese Frage. Да, есть вот легитимные вопросы, важные вопросы. Also es gibt legitime und wichtige Fragen. А есть нелегитимные, неважные вопросы. Und es gibt unwichtige und weniger legitime Fragen. И на одни вопросы он ответит, а на другие скажет, не твое дело. Und auf manche Fragen antwortet er, und auf die andere sagt er, es geht dich nichts an. И чтобы не тратить время, нам нужно понять, легитимный вопрос. Und damit wir unsere Zeit nicht verschwenden, sollten wir verstehen, was, welche Fragen legitim sind. Может, так позже чуть-чуть ученики задали ему нелегитимный вопрос. Denn ein wenig später haben die Jünger ihm eine weniger legitime Frage gestellt. Может быть, похоже на первый взгляд. Vielleicht schaut das ähnlich der ersten Frage auf dem ersten Blick. Не все ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Richtest du nicht jetzt zur selben Zeit das Reich Gottes hier auf der Erde? Господь ответил, не ваше время. Aber er sagt, не ваше дело. Er sagt, es geht euch nichts an. Не ваше дело знать времена. Es geht euch nichts an, die Zeiten und die Zeiträume zu kennen. А немножко рисковато, правда? Es ist ein bisschen risikoreich, nicht wahr? А почему я это хочу знать? Вот в чем вопрос. Die Frage ist aber, warum will ich das wissen? Почему ты хочешь знать какой-то вот свой вопрос? Wieso möchtest du unbedingt eine Antwort auf irgendeine Frage, deine Frage wissen? Нам нужно себя спросить об этом. Wir müssen uns selbst fragen. Если этот вопрос не возникнет у тебя, он возникает в любом случае у Господа. Also wenn diese Frage nicht bei dir aufkommt, ist auf jeden Fall bei Gott. Почему этот человек хочет знать то, что он хочет знать? Warum möchte dieser Mensch etwas wissen, was er wissen möchte. И он знает точно, почему ты это хочешь знать. Und er weiß ganz genau, warum du es wissen möchtest. И он знал, почему ученики хотят это знать. Und er wusste, warum die Jünger es wissen wollten. Конечно, он знал. Natürlich wusste er das. Но он говорит, вам это знать не полезно. Aber er sagt, es ist für euch nicht ganz nützlich, das zu wissen. Ваше дело знать другое. Eure Sache etwas anderes zu wissen. Ваше дело не знать про Израиль, когда он восстановится. Eure Sache ist nicht zu wissen, wann Israel wieder aufgebaut wird. А ваше дело принять силу. Sondern eure Sache ist die Kraft anzunehmen. И быть мне свидетелями. Und mir jünger zu werden, Zeugen zu werden. В Иерусалиме, вот о котором вы все время мечтаете, Иерусалим. In Jerusalem, über den ihr ständig träumt. И в Самарии не забудьте. Und vergesst nicht auch, das auch in Samarien zu tun. Самарию вы не любите, но вы должны быть там. Ihr liebt die Samaria nicht, aber er soll dort trotzdem Zeugen sein. Und bis ans Ende der Erde, der Welt, sollt ihr meine Zeugen sein. Для них это вообще шок, да какой там край земли. Und für sie war das einfach eine Explosion, ein Schock, was für Ende der Welt. Мы с ними даже есть никогда не будем с этими язычниками. Wir wollen doch mit diesen Heiden nicht einmal an einem Tisch sitzen und zusammen essen. Иисус говорит, вот туда и пойдете, и там будете есть и проповедовать. Aber Jesus sagt im Gegenteil, genau dort geht ihr und predigt. Нет, что, ни за что. Und dann sagen sie, nein, überhaupt nicht. Помните, да, Петр пошел, покушал там с язычниками, потом Петру такой, бум, втык апостолы дали. Könnt ihr euch erinnern, wo der Petrus oder Paulus? Petrus mit den Heiden essen gegangen ist und dann hat er von den Leuten eine bekommen. Все христиане восстали, говорят, как ты ходил к этим язычникам и ел с ними? Alle Christen sind im Aufruhr gewesen, haben gesagt, wie konntest du zu den Heiden gehen und mit ihnen zusammen essen? Das ist eben dieses alte Denken, was noch so fest saß. Und Gott wurde praktisch gezwungen, sie mit Dritten aus dem Jerusalem rauszujagen, damit sie rausgehen und predigen. Dann haben sie so einen heiligen Tritt bekommen in den Hintern. Gonение, das waren Verfolgungen, die sie aus Jerusalem rausgezogen hat. Das waren Verfolgungen, die sie gezwungen hat, die Aufgaben oder die Befehle von Jesus zu ermöglichen. Das war ein harter römischer Stiefel, die sie in diese Kappadokien geschickt haben, wo damals dann viele tausende Christen entstanden sind. In Armenien und so weiter. Господь это сделал. Der Herr hat das gemacht. Мы думаем, а это наше дело знать, это или это. Wir denken uns, es liegt an uns oder es ist unsere Sache zu wissen, wie Иисус und говорит, was. Это не ваше дело. Aber Jesus sagt, nein, es geht euch nichts an. У меня для вас есть другое дело. Ich habe für euch eine andere Sache. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Мне нравится Господь. Amen. Ich liebe unseren Herrn. Er gefällt Halleluja. Mir. Halleluja. Yeah. Можно сказать, ну я имею право думать, что я хочу, конечно, имеешь без проблем. Du kannst sagen, ja, ich habe das Recht zu denken, was ich denken möchte. Natürlich hast du das Recht dazu. Только тогда не жди, что Бог тебе скажет то, что тебе нужно. Aber dann erwarte nicht, dass der Herr dir sagt, was notwendig ist. Когда мы хотим слышать пророчество от Господа. Wenn wir eine Prophetie vom Herrn hören wollen. Друзья, ученики здесь хотят слышать пророчество, понимаете? Meine Freunde, die Jünger wollen jetzt hier eine Prophetie hören. От Бога, да, когда? Von Gott. Когда восстановится царство Божие? Wann wird wieder das Reich Gottes Israel wiederhergestellt? Вот когда мы хотим слышать пророчество, мы должны сперва спросить себя, почему я хочу это слышать. Also wenn wir eine Prophetie hören wollen, müssen wir in erster Linie uns selber fragen, wieso wollen wir es hören? Потому что зачастую мы хотим слышать пророчество от Бога. Denn oftmals wollen wir eine Prophetie vom Herrn hören. Чтобы нам не переживать о чем-то. Damit wir uns keine Sorgen über irgendetwas machen sollen. Чтобы нам быть спокойными за что-то, да? Damit wir ruhig sind in einer gewissen Sache. И это выглядит легитимно. Und das schaut legitim aus. Но следует задать вопрос. Aber folglich sollte man sich eine Frage stellen. А к чему приведет это спокойствие? Aber zu was bringt dich diese Ruhe? Возможно, что это спокойствие выльется в бездействие и бездуховность. Womöglich wird diese Ruhe in eine geistliche Passivität übergehen. Иисус объясняет признаки своего пришествия. Und Jesus zeichnet hier die Zeichen von seinem letzten Kommen. Но он оставляет открытым, когда. Aber er lässt offen, wann. И это очень важно. Und es ist sehr wichtig zu verstehen. Почему он оставляет открытым когда? Wieso lässt er offen wann? Он говорит, я хочу, чтобы вы всегда были готовы. Вот поэтому. Er sagt, ich möchte, dass ihr immer bereit seid. Genau deswegen. Матфея 24:43. Matthäus 24, Vers 43. Если бы знал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то не дал бы подкопать дома своего. Wenn der Hausherr wüsste, in welche Nachtruhe der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht sein Haus einbrechen lassen. Логично. Logisch. Но с другой стороны, он не говорит нам. Aber von anderer Seite sagt er uns nicht, когда придет вор. Wann der Dieb kommen wird. Если бы я знал, какую стражу придет вор, я был бы спокоен. Also wenn ich wüsste, zu welcher Nacht der Dieb kommen würde, dann bin ich ruhig. Но он просто говорит, бодрствуйте, потому что не знаете. Aber er sagt, ihr sollt wachsam sein, denn ihr wisst nicht wann. То есть ваша задача быть готовыми всегда. Also kurz gesagt, eure Aufgabe ist immer bereit zu sein. Чтобы вор не пришел внезапно. Damit der Dieb nicht plötzlich kommt. Тебе Бог не дает термин, когда придет вор. Gott gibt dir nicht einen Termin, wann der Dieb kommen wird. А он тебе говорит, ты должен быть готов всегда. Sondern er sagt zu dir, du musst immer bereit sein. И Господь держит нас в этом незнании осознанно. Und der Herr lässt uns in diese Unwissenheit bewusst. Чтобы мы находились в этом вопросе в осторожности, да? Damit wir in dieser Frage der Vorsichtigkeit verweilen oder bleiben. Именно в этом вопросе он не хочет нашего покоя. Genau in dieser Frage möchte er nicht unsere Ruhe. Вот было бы хорошо знать, когда придет Иисус. Es wäre doch cool zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Я бы мог тогда спланировать, когда я женюсь. Dann würde ich planen können, wann ich heirate. Сколько я детей хочу, двое или четверо. Wie viele Kinder ich möchte, zwei oder vier. Дом построить, стоит или не стоит. Soll ich mir ein Haus bauen oder nicht? Иисус придет, если через 15 лет, ну я тогда кредит на 15 лет возьму. Also wenn Jesus in 15 Jahren kommt, dann werde ich mir einen Kredit für 15 Jahre nehmen. А если всего на 5 придет, через 5 придет, то мне нужен только кредит на 5 лет. Also wenn er dann in 5 Jahren kommt, dann nehme ich mir nur für 5 Jahre einen Kredit auf. Зачем мне на 15 лет кредит, если я на 5 могу взять, правда? Also wozu soll ich einen Kredit für 15 Jahre nehmen, wenn ich für 5 Jahre nur nehmen sollte? На 5 он дешевле. Ist doch viel günstiger. Понимаете ли? Versteht ihr? Но это не в моих, это, то есть в моих интересах, но не в интересах Господа, чтобы мы знали. Das ist in meinen Interessen, aber nicht, das ist nicht Interesse Gottes, damit ihr das überhaupt versteht. Здесь у нас с Господом разные интересы. Da haben wir mit Gott unterschiedliche Interessen. И, между прочим, планировать нужно всегда на 100 лет вперед. Und übrigens, unter anderem gesagt, man sollte immer in 100 Jahre im Voraus planen. А жить так, как будто ты завтра умрешь. Und so zu leben, als ob du morgen sterben wirst. Это мудрая стратегия. Das ist eine weise Strategie. Лютер говорил, если бы я знал, что завтра придет Христос, also Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen Jesus kommen wird, да, Christus, то я бы сегодня еще посадил яблоню. Dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. А зачем? Wozu? Ну, поэтому ты не Лютер. Genau deswegen bist du nicht der Luther. Потому что не понимаешь, зачем. Weil du nicht begreifst, wofür. А в этом есть большущая сила и Und логика. Und da steckt eine mächtige Kraft dahinter. Догадайся с трех раз, почему Господь не хочет нам открывать термины. Versuch mal drauf zu kommen, dreimal, wieso der Herr uns diese Termine nicht geben möchte. Так велико было бы искушение поставить будильник. Es wäre dann so eine große Versuchung, seinen Wecker zu stellen. На этот термин. Auf diesen Termin. А потом лечь спать. Und dann sich wieder hinzulegen, zum Schlafen. И проснуться прямо под фанфары Архангела. Dann aufwachen, wenn dann die Engel einfach reinkommen und triumphierend reingehen. Помолился и такой, я готов, Господи, я готов. Und dann stehst du auf und sagst, hey, ich bin bereit. И тогда бы мы стали бы тогда сынами ночи, а не сынами дня. Dann würden wir zu den Söhnen der Nacht werden und nicht zu den Söhnen des Lichtes. И тогда бы мы спали, как все прочие. Dann würden wir auch wie alle übrigen schlafen. И тогда для нас было бы это внезапно. Dann würde es für uns auch plötzlich sein. Ой, а Господь этого как раз не хочет. Aber genau das möchte der Herr nicht. И так важно, чтобы ты видела уже сейчас признаки. Deswegen ist es so wichtig, dass du schon heute diese Zeichen siehst. Как Бог, Иисус дает нам вехи. Denn der Herr gibt uns Zeichen, bestimmte Zeichen. Ja, er говорит, вот следи. Oder diese Weichen. Следи. Und dann sagt er, achte darauf. Если ты будешь внимательным, wenn du aufmerksam sein wirst, ты будешь знать. Dann wirst du die kennen. ты будешь знать. Du wirst sie kennen. Приближается, приближается. Denn es kommt nahe. Okay, вот 7 стих 24 главы. Und dann lesen wir aus dem Vers 7 aus dem Kapitel 24. Да, здесь Иисус говорит: восстанет народ на народ и царство на царство. Denn der Herr sagt hier, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Okay, потом будут глады, голод. Dann sagt er, es werden Hungersnöte sein, Seuchen, землетрясения по местам. Und Erdbeben werden geschehen. И это начало схваток. Und dies alles ist der Anfang der Wehen. Начало схваток. Das ist der Anfang der Wehen. Okay. Давай okay. Вспомним основы. Lass uns mal die Grundlagen, uns an die Grundlagen wieder erinnern. Первое. Das erste. Бог всемогущий. Gott ist allmächtig. И это основа всех основ. Und das ist die Basis von allen, also das Grundlage von allen Grundlagen. Бог всемогущий. Gott ist allmächtig. И любой христианин говорит на это Аминь. Und jeder Christ sagt darauf Amen. Это аксиома, okay? Das ist das Allerwichtigste zu wissen. Но Aber? Любой христианин должен также уметь применить эту аксиому в своей практической жизни. Aber auch jeder Christ sollte fähig sein, diese Wahrheit in seinem Leben anzuwenden. Ты должен увидеть это в контексте твоей жизни. Du musst es im Kontext deines Lebens sehen können. Иначе тебе от этой аксиомы толку ноль. Ansonsten ist diese Wahrheit für dich nichts, sie bedeutet dir nichts. И христианин должен понимать, Бог везде, всегда. Und auch muss ein Christ verstehen, dass Gott überall und überall allmächtig ist. На небесах, Im Himmel, на земле, auf der Erde и под землей. Und auch unter der Erde. Бог всемогущ. Gott ist allmächtig. И он везде могущ. Und er ist überall allmächtig. Если христианин это не понимает, он чего-то вообще не понимает. Wenn ein Christ das nicht versteht, dann versteht er eigentlich gar nichts. Это основа. Бог всемогущ. Das ist das Fundament, die Basis, dass Gott allmächtig ist. И это основа нашего покоя, покоя, мира. Und das ist genau das Fundament von unserer Ruhe, von unserem Frieden. Да, если у тебя беспокойство за что-то, если ты за что-то очень переживаешь, wenn du dich um etwas ziemlich sorgst oder Kummer hast, тогда недостает веры в это элементарное, что Бог всемогущ. Dann fehlt dir genau dieses elementare Glauben, dass Gott allmächtig ist. Второе, Бог das zweite, всезнающий. Gott ist allwissend. Бога не удивишь никакими событиями на земле. Gott kannst du mit keinen Ereignissen auf der Erde überraschen. Для него нет слова внезапно. Für ihn gibt es kein Wort plötzlich. Это мы молимся, Бог. Wir beten so. О, у нас тут инфляция. Wir haben hier Inflation. Эй, у нас тут корона. Wir haben hier Corona. И Бог Отец такой к Иисусу говорит. Und Gott Vater sagt zu Jesus. Ты слышал? Hast du das gehört? У них инфляция там. Die haben dort eine Inflation. Иисус говорит, да ну ты чё? Und der Jesus so. Wirklich? Прикинь, у них инфляция. Stell dir vor, die haben Inflation. Что делать будем? Was machen wir jetzt? Знаешь, он знал 2000 лет назад уже, что будет корона и будет инфляция. Weißt du, hat schon vor 2000 Jahren gewusst, dass es eine Corona gibt, dass es Inflationen geben wird. И что будет еще в 2023 году? Und was noch in 2023 ereignen wird? А Бога невозможно застать врасплох никогда. Gott kann man nicht plötzlich überraschen mit etwas. Amen. Amen. И Бог не просто реагирует на обстоятельства, вы знаете? Und Gott reagiert nicht einfach so auf die Umstände. Это вот примерно мы так думаем. Богу надо молиться, чтобы он знал. Wir denken so ungefähr. Also man soll zu Gott beten, damit er es erfährt. Чтобы он наконец-то узнал. Damit er endlich erfährt. Чтобы он понял наконец-то. Тоже он не понимает, ему надо dass объяснить. Dass er endlich versteht, weil er sonst ja normalerweise das nicht begreift. Надо рассказать, чтобы он отреагировал. Man muss es ihm erzählen, damit er zurückreagiert. Давай расскажем Богу, как нам плохо. Lass uns Gott erzählen, wie es uns schlecht geht. А то он не знает про это. Als ob er das nicht weiß. Не, молитвы не нужны Богу. Gott braucht die Gebete nicht. Молитвы нужны нам. Sondern die Gebete brauchen wir. Эй, это сильно. Das Бог ist stark. В любом случае уже знает. Gott weiß es so oder so bereits. И он сделает то, что он хочет. Und er wird das machen, was er will. В любом случае. In jedem Fall. С нами или без нас. Ob es mit uns oder ohne uns passiert. Без нас тогда беда нам. Wenn es ohne uns passiert, dann geht es uns schlecht. Но он всегда сделает все, что он хочет. Aber er wird immer das tun, was er Друзья, möchte. Даже если останется только один праведник на этой земле. Auch wenn nur ein Gerechter auf dieser Erde übrig bleibt. Бог сделает 100% свой план. Gott wird hundertprozentig seinen Plan erfüllen. И прецедентов для этого уже было достаточно. Und es waren so viele Präzedenzfälle schon. Господу genügend. Нужен всего лишь один единственный человек. Gott braucht nur einen einzigen Menschen. И он справится. Und er wird zurechtkommen. И этот прецедент ты видишь в Ное. Und diesen Präzedenzfall siehst du im Noah. От Ноя Бог начал все заново и сделал все, что захотел. Mit Noah hat Gott alles aufs Neue begonnen und hat alles gemacht, was er wollte. Бог знает заранее. Gott weiß es alles im Voraus. Он не реагирует на события в мире. Er reagiert nicht auf die Ereignisse, die in der Welt passieren. Это мы реагируем. Denn wir reagieren Потому darauf. Что мы не знаем. Weil wir es eben nicht wissen. А Бог все наперед знает. Aber Gott weiß alles im Voraus. И он проактивен. Und er ist proaktiv. Он впереди этих событий. Er ist vor diesen Ereignissen praktisch. А мы реактивны, мы сзади. Und wir sind reaktiv, das heißt, wir befinden uns hinten. Бог всегда подготовлен. Gott ist immer bereit, ist immer vorbereitet. Потому что для него нет будущего. Denn für ihn existiert keine Zukunft. Nichts. Nichts. Он здесь. Er ist hier. На одной плоскости. Er ist hier auf einer Ebene. У него есть прошлое, настоящее, будущее, но все это здесь. Er hat alles. Er hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber es ist alles auf einer Ebene. Он все знает наперед. Er weiß alles im Voraus. И он всегда проактивен. Und er ist immer proaktiv. Он есть Альфа и Омега. Es ist Alpha und das Omega. И все, что посередине. Und alles, was dazwischen sich befindet. Начало и конец. Аллилуйя. Der ist der Anfang und das Ende. Это нам нужно всегда понимать вот здесь. Und das muss man immer oben begreifen und wissen. Мы говорим Богу, Бог, мы что-то не понимаем. Wir sagen Gott, wir verstehen etwas nicht. А почему с нами это произошло? Wieso ist mit uns sowas passiert? А Бог говорит, тебе невозможно это понять. Und Gott sagt, es ist unmöglich, das für dich zu verstehen. Я неисследим. Ich bin unausforschlich. Тебе можно понять, но ты просто сгоришь, если ты поймешь. Du kannst das verstehen, aber du wirst einfach verbrennen, wenn du es erfährst. Если я тебе все расскажу, wenn ich dir alles erzählen würde, произойдет такой, dann passiert so eine, zack, eine Explosion, so ein Kurzschluss. Тук, и ты сгорел. Und du bist dann ausgebrannt. Потому что твоя флешка вот здесь, вот она такая маленькая, маленькая. Denn dein USB-Stick da oben ist so winzig. Да, и он хочет, конечно, вложить. Он говорит, мои мысли не ваши мысли, не Natürlich, ваши. Möchte er in uns was reinlegen und sagt, aber eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Он не против рассказать нам свои мысли. Er hat eigentlich nichts dagegen, uns seine Gedanken mitzuteilen. В другом стихе ты читаешь, он говорит, я вложу мысли мои в ваши мысли. Und im anderen Vers spricht dazu uns, ich werde meine Gedanken in eure hineinlegen. Но только маленький объем. Aber nur ein kleines Volumen. Потому что для этого нужны огромные базы данных, чтобы вместить, что Бог думает. Denn man braucht dann riesige Datenmengen, um das Ganze irgendwo hineinzulegen. Нельзя на флешку в 20 мегабайт скинуть фильм в 20 гигабайт. Also man kann nicht auf ein USB-Stick, das nur 20 Megabyte hat, einen Film, der 40 Gigabyte hat, okay. drauf Ты никогда не увидишь Божью картину полностью. Но нам нужно расширять свою флешку, расширять ее. Aber wir sollen unser USB-Stick mal erweitern. И тогда Бог будет показывать чуть больше. Dann wird Gott ein wenig immer mehr dir zeigen. И вообще Бог ничего не делает, не возвестив рабам своим пророкам. Und überhaupt Gott macht nichts, bevor er nicht seinen Knechten, seinen Propheten etwas vorher sagt. Das ist die Bibel, говорит. Das sagt uns die Bibel. Но для этого нужен смиренный дух. Aber dafür braucht man einen demütigen Geist. Такой сокрушенный дух. So einen zerbrochenen und so einen demütigen Geist. Чтобы получить награду пророка. Um die Belohnung eines Propheten zu bekommen. А награда пророка это всегда мир. Und die Belohnung eines Propheten ist immer Frieden. Покой. Ruhe. Он знает. Он erkennt. Иисус хочет, чтобы ты и мы все в 23-м году знали, Und Jesus möchte, dass wir in 2023 wissen, что Он всемогущий, dass er allmächtig ist. Первое. Das ist das Erste. Второе, Он все знает заранее. Das Zweite, er weiß immer alles im Voraus. Он все знает заранее. Er weiß alles im Voraus. Скажи, заранее. Sag mit mir, im Voraus. Для Него нет внезапно. Für ihn gibt es kein plötzlich. Мне от этого очень радостно. Und ich mag das, also ich freue mich darüber. Он знает все заранее. Denn er weiß alles im Voraus. Halleluja. Halleluja. Эй, это покой. Und das bedeutet Ruhe. Так хорошо с Господом. Es ist so schön, beim Herrn zu sein. Давай закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Господи, так много, так много, так много. Herr, es gibt so viel noch. Что ты хотел бы открыть нам? Dass uns offenbaren möchtest. И у тебя так много богатства. Und es gibt so viele Reichtümer bei dir. Истин, откровений. Wahrheiten und Offenbarungen. На глубине, которой мы еще не были. In der Tiefe, wo wir noch nicht da waren. Ты хочешь вкладывать свои мысли. Du möchtest deine Gedanken in uns hineinlegen. Но ты бережешь наш разум, бережешь наш дух. Aber du schonst unseren Verstand, unseren Geist. Потому что ты знаешь, что мы способны выдержать, что мы не способны. Denn du weißt ganz genau, was wir fähig sind auszuhalten. Но в любом случае мы доверяем тебе. Aber in jedem Fall vertrauen wir dir. Если даже не понимаем. Auch wenn wir es nicht begreifen und nicht verstehen. Этого ты ожидаешь от нас. Genau das erwartest du von uns, Herr. Ты не ожидаешь, чтобы мы понимали тебя. Du erwartest nicht, dass wir dich verstehen. Но чтобы мы доверяли тебе. Aber dass wir dir vertrauen. Это мы можем делать. Und das können wir потому machen. Что мы знаем твою любовь. Denn wir wissen um deine Liebe, Herr. Ты доказал ее. Du hast sie bewiesen. И поэтому ты можешь доверять, ожидать, что мы тебе доверяем. Und deswegen darfst du und kannst du erwarten von uns, dass wir dir vertrauen. Потому что мы знаем твою любовь. Denn wir deine Liebe kennen. Halleluja. Halleluja. Давайте мы встанем, пожалуйста. Lass uns gemeinsam aufstehen. Группа прославления, проходите, пожалуйста. Лопрайс группа, bitte kommt nach vorne.